Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 284. Google und Android haben schwer in Zukunft. Ha, ja, das kann man wohl sagen. Da kommt noch einiges auf Google zu. Das wird das Thema sein heute. Beim Uncast und natürlich wieder jede Menge News, ganz klar. Sogar so viel, dass ich nicht alles reinpacken konnte. Ja, und Community war auch aktiv. Und natürlich wieder die App der Woche, diesmal was Besonderes. Ja, eine Empfehlung sogar aus der Community, musste natürlich gleich geprüft werden. Ja, komme ich schon später dazu. Ja, Thema Alphabet und Google, die werden es ziemlich schwer haben nächstes Jahr. Und nicht nur, weil jetzt unter dieser neuen Holding Alphabet eben jetzt Google und andere Dienste ganz anders da arbeiten müssen miteinander. Ja, so einfach wird es nicht mehr gehen, wie das die ganze Zeit ablief im Unternehmen, das ja vorher Google war. Und sondern das hat auch noch Gründe, die eben so ein bisschen allgemeinerer Natur sind. Da hat Europa Schuld daran, ja, aber auch, und ich weiß nicht, wem man da schuldig sprechen kann, ja, aber auch, weil Google langsam die Konkurrenz davonläuft, ja. Bisher war es ja so, und das ist auch noch so, dass Europa Google Steine in den Weg schmeißt, wo sie nur kann, und offenbar hat sich das auch ausgewirkt, ja. Ich kann es nicht genau sagen. Möglicherweise hängt es auch mit dieser Umstrukturierung zusammen. Ist sogar wahrscheinlich. Denn was wir momentan sehen, ist, dass Google Boden verliert. Und zwar an allen Ecken und Enden. Zwar ist Android das führende Betriebssystem mit Abstand. Und daran wird sich wohl auch 2016 nichts groß ändern. Ja. Aber man kann durchaus sehen, dass Facebook beispielsweise langsam aber sicher das Internet fest unter Kontrolle hat. Und das wirkt sich dann auch aus auf die Google-Dienste. Beispielsweise, was die News anbelangt, komme ich gleich noch dazu. Oder was Messaging anbelangt, auch da komme ich noch dazu. Wo man hinguckt, nimmt momentan Facebook Google den Rang weg. Ja. Das die neue App von Facebook wird es auch demnächst geben. Da geht es darum, dass Google Fotos quasi angegriffen wird. Ja, das Facebook Fotos Sync wird eingestellt, die App wird ausgelagert und somit ganz, ganz neu gemacht. Und das nennt sich dann, wie war das nochmal, egal, irgendwie, ja, das wird Facebook in den nächsten Tagen dann noch pushen ohne Ende, dann wissen wir es alle. Das ist auch nämlich ein Problem, dass oftmals die Dienste oder was die Dienste können von Google gar nicht so bekannt sind. Ob das jetzt Googles alleinige Schuld ist, kann ich jetzt nicht sagen, allerdings, man sieht's an allen Ecken und Enden, ja. Und ich weiß nicht, Google scheint da momentan so in so eine Art Schlaf gefallen zu sein, dass sie das nicht verstehen, was da gerade abgeht. Oder man kann sich auch vorstellen, dass es Googles Gutmütigkeit ist, eben nicht zu aggressiv aufzutreten. Das hat man in der Vergangenheit ja gemacht, und das war auch bis zu diesem Punkt immer von Erfolg gekrönt, ja, dieses ja Entgegenkommen auch gegenüber anderen Firmen, die jetzt in Konkurrenz stehen, wo man dann gesagt hat, okay, also wir arbeiten mit euch zusammen, wir wollen nichts Böses, von euch, ja, und wir arbeiten mit euch zusammen, dann können wir beide unsere Gewinne maximieren, ja, beispielsweise mit Apple. Google hat immer schön brav mit Apple gespielt, ja, und hat schön brav seine Apps für Android, für iOS rausgebracht, und hat immer wieder bemüht, sich so zu positionieren, dass Apple-Fans, ja, müssen nichts gegen Google haben. Google ist auch für Apple-Fans da und hilft auch Apple-Fans. Wie oft wurden zum Beispiel Updates von Apps gebracht, die zuerst für iOS kamen, bevor sie bei Android einschlugen? Von Google, das muss man sich mal vorstellen. Da war ich noch recht sauer immer. Ja. Und wie wurde das dann beantwortet von Apple? Gerichtsverhandlungen, böse Worte, Verleumdung auf Keynotes, und so weiter und so weiter. Also statt dass man, wie vielleicht Google erwartet hatte, ja, sich zusammensetzen kann und miteinander was macht, ja, hat man probiert bei Apple Google die Hand abzuhacken, die sie ausgestreckt haben. Ja. Wenn die sie jetzt einen Spalt zurückziehen, und zwar jetzt nicht nur auf Apple gemünzt, ja, dann stehen die da und sind ihrer Dienste beraubt. Ja. Ganz einfach deswegen, weil es ab einem gewissen Punkt nicht mehr funktioniert, eben schön zu spielen. Also so analysiere ich mal die Situation. Ja. Und ich denke, das ist durchaus realistisch, wenn man jetzt mal sieht, wie Google hier auf dem Markt vorgeht. Die müssen aggressiver werden. Die haben hier Hangouts, die haben hier, was weiß ich, diese AMP-Plattform, ja. Und wie positionieren die, wie vermarkten die sie, wie promoten die sie? Fast überhaupt nicht. Hier, wir haben das, aber wir wollen das jetzt nicht so den Leuten da nahe bringen. Und ich meine, ich kann zwar schon verstehen, dass man hier vorsichtig ist als Unternehmen wie Google, weil die eben immer wieder das Problem haben, dass sie unter Beschuss sind von allen Seiten, egal was sie tun. Sie sind immer die Bösen, ja? Und die anderen sind immer die Guten, egal was sie tun. Ja? Unfassbar. Ja, das allerdings alles eben auf diese Probleme zu schieben, die eben andere Firmen oder die Politik Google jetzt macht, das sehe ich jetzt hier eigentlich auch nicht angebracht, denn Google hat offenbar technische Probleme. Probleme, ihre Produkte zu platzieren, zu bewerben und auch diese Produkte momentan anbieten oder anbieten zu wollen. Ich weiß nicht, wo es dran hängt, warum Google keinen Facebook Messenger bringt, warum Google keine echte Konkurrenz macht zu WhatsApp, warum die denken, dass Hangouts so wie es ist, ohne Werbung, ohne alles einfach so weiterlaufen lassen kann. Ja, das mag zwar sein, dass es natürlich eine Gruppe von Leuten gibt, ich gehöre auch dazu, die Hangouts nutzen, aber wenn sich dieser Markt nicht ausdehnt für Hangouts, ja, und immer mehr Leute WhatsApp benutzen, dann bringt es Google auch nichts. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich abgefunden hat mit der Nische, ja, oder woran es hängt, ich weiß nicht. Warum gibt es keine Nachrichten wie zum Beispiel bei Facebook, bei Facebook Messenger beispielsweise, die man eben aufzeichnen kann, Audionachrichten und versenden und der andere kann die dann anhören, ja, und also ohne dass man einen Livestream macht. Ich habe das schon mal gesagt, Hangouts, Live-Video ist zwar super schön, aber das will man nicht immer. Ja, ich will eine kurze Nachricht aufnehmen, die versenden, zack, ist tausendmal besser als jetzt hier einen Text zu tippen, ja, wenn man unterwegs ist und die kommt auch gut an. Also, was soll das? Ja, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, was momentan bei Google vorgeht, ob, wie gesagt, ob das mit der Umstrukturierung auch zusammenhängt. Ich komme auch nochmal zu Hangouts später. Auch das ist in der News vertreten diesmal. Da kann man positiv und negativ sehen. Ja, und das ist aber nur ein Beispiel. Ja, bei Google Plus hat man jetzt ja offenbar endlich mal einen Fokus gefunden auf Themen und weg von den Leuten. Das war auch sehr, sehr dringendst notwendig, aber bisher bewirbt man das einfach nicht so. Ja, Und solange die Leute denken, ja, das ist ein Platz, wo man seine alten Kumpels finden kann, ja, dann werden die bitter enttäuscht werden. Ja, wenn die Leute aber wissen, oh, okay, also wenn ich super gute Informationen haben will und hier, was weiß ich, leicht Alben oder sonst irgendwas teilen, ja, oder eben mich informieren und diskutieren darüber, über diese News, dann wäre das eine tolle Sache. Aber so wird das nicht vermittelt. Und dann hat Google wieder ein Problem, ja. Ich könnte jetzt noch zig andere Beispiele anbringen. Auch im Kerngeschäft wird's momentan immer enger. Ja, die Google-Suche hat im Moment an wirklich Neuigkeiten nur wenig zu bieten. Jetzt bringt Google Google Now on Tap. Das finde ich sehr gut. Das ist eine kleine Revolution. Aber erst bei Marshmallow 6.0. Ja, das ist äußerst bedenklich. Ja? Genau wie die Emojis. Ja? Wobei das jetzt nicht wirklich so wichtig ist, also jetzt insgesamt gesehen, ja. Nur für den einzelnen Nutzer eben. Aber das ist auch sowas. Und Google verliert momentan gewaltig Boden. Ja? In den Bereichen Messenger. Auch bei den, naja, wenn man so sagen will, Social Networks, ja. Und auch bei der Suche wird's immer enger. Und ich weiß nicht, wie Google sich das vorstellt, was die da noch im Petto haben, ja. Derweil läuft eben das Lobbying gegen Google auf Hochtouren. Europa hat eine Technopanik, ja, eine Tech-Panik entwickelt. Die ist vom Allerfeinsten. Wenn's da nur Google heißt, dann ist es negativ. Ja, Google bietet. Halt, Moment mal. Google, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ne? Dieses Denken, ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, aber ich weiß, wer es auf jeden Fall forciert. Das sind die Regierungen in Europa und das ist auch die Presse und vor allem die Presse in Europa. Klar, natürlich, die Konkurrenz, oder was heißt Konkurrenz? Man sieht sich auf einmal als Konkurrenz zu Google, ja, die Verlage, ja, beispielsweise, die es ja tatsächlich geschafft haben, ein Leistungsschutzrecht durchzusetzen, ne? Ha! Das ist lächerlichste Sache schlechthin, ja. Und so Leute wie Jeff Jarvis, den habe ich schon öfters mal zitiert, der ist Professor für Journalismus an der Universität New York und der sagt, Google muss sich zurückziehen aus Europa. Google sollte die Dienste in Europa einstellen, sollte weggehen aus dem europäischen Markt, weil sie zu viele Auflagen bekommen, die dann auch Auswirkungen hätten auf ihr Geschäft in anderen Teilen der Welt, die vielleicht etwas fortschrittlicher sind als Europa, muss man leider ganz klar sagen. Ja. Und vielleicht auch deswegen dieses zögerliche Verhalten, das sich in der letzten Zeit häuft bei Anbieten von Diensten. Das war ja schon immer ein Problem, hatte ich also schon immer mich drüber aufgeregt. Aber im Moment wird es sogar schlimmer und schlimmer. Ja. Und ich weiß nicht, wo das noch enden soll, ob dann Google nicht irgendwann diese Dienste gar nicht mehr vernünftig anbieten kann. Beispielsweise ist das mit dem Fotodienst so ein Problem, ja. Diese Gesichtserkennung, die funktioniert und die ist gut. Und in meinem privaten Album hätte ich die gerne, weil wie ich in meinem privaten Album sortiere, das ist meine Sache. Also, warum sollte mir kein Algorithmus da helfen, meine Fotos automatisch zu sortieren. Das heißt zum Beispiel, ihr habt einen Bekannter, der heißt von mir aus Alfred, ja. Und jetzt habt ihr Haufen Bilder von diesem Alfred verteilt, ja. Alfred hat ein Google Plus Profil. Und jetzt gebt ihr ein, eben den Namen mit dem Google Plus Profil und Google Fotos zeigt euch alle Bilder, in dem dieser Alfred drauf ist. Wunderbar, schön. Das geht in den meisten Teilen der Welt. In Europa geht es nicht. Und das ist äußerst schlecht. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, ein Argument auch für die Leute in den USA beispielsweise Google Fotos zu nutzen. Übrigens etwas, was Facebook auch anbietet jetzt, ne? Und komischerweise ohne Probleme, ja, da wird so ein paar Netzaktivisten regen sich dann auf und Facebook böse, bla bla, gut, und das war's. Die Politik ist gelähmt, die kümmert sich mehr um die Hasskommentare bei Facebook, dass die wegkommen, das ist ja viel wichtiger als der Datenschutz, ja, und deswegen macht man sich offenbar da keine großen Probleme. Und Facebook sagt dann, naja, gut, okay, ja, jetzt hat man sich geeinigt, 24 Stunden innerhalb von 24 Stunden sollen die Hasskommentare weg sein. Das ist gut. Mal sehen, was alles als Hasskommentare durchgeht. Wenn ich schreibe, scheiß Facebook, ist vielleicht auch in 24 Stunden weg, weiß nicht. Aber es ist schon ziemlich komisch, dass eben hier die Politik bei Facebook lange nicht so stark vorgeht wie gegen Google. Und Facebook fühlt sich schon in Europa benachteiligt. Ja, auch das wird immer wieder gesagt. Also scheinen auch amerikanische Firmen generell auf der Abschussliste stehen, könnte man meinen. Aber nein, es stehen eigentlich alle Firmen in Europa, die sowas Fortschrittliches machen, auf der Abschussliste. Und ich weiß nicht, was die damit bezwecken wollen. Aber da sind wir wieder in der Politik. Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und da kann ich mich vielleicht mal wieder in der Rios-Wochensicht darüber auslassen. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ist Google von der Politik unter Beschuss, von den Verlagen unter Beschuss, von vielen anderen Firmen unter Beschuss. Und das alles wäre ja nicht ganz so schlimm, wenn sich die Menschen nicht noch aufhetzen ließen durch Presse und Regierung und auch noch von den Leuten, von den normalen Benutzern unter Beschuss geraten würden. Denn das ist eben das, was das Fass zum Überlaufen bringt. Und deswegen hat Google und wird Google 2016 ein ganz schweres Jahr haben. Es sind jetzt schon wieder Haufen Initiativen auf den Weg gebracht, die Google schon 2016 einiges zu kauen geben dürften. Und die Konkurrenz, Facebook und Co., lachen sich hier schon eins ins Fäustchen. Die Verlage auch, ja, die haben momentan sogar noch eine zweite Front eröffnet gegen die Adblocker. Und ja, klar, kann ich nur sagen, also eine Seite, die Adblocker blockiert, nicht aufrufen. Ja, einfach nicht aufrufen, sowas kann man ja nicht unterstützen. Ja, also am Schluss kriege ich hier noch so die wie heißt der Film nochmal, Uhrwerk Orange, ja, dann hier die Augen aufgemacht und kriegt dann so ein Teil da dran an die Augen, dass ich die Augen nicht zumachen kann, muss mir dann die Werbung angucken. Die können sich ihre Werbung sonst wohin stecken, ja. So eine Seite wird nicht aufgerufen und fertig. Ja, Seiten, die Werbung haben, aber die Werbung einem nicht zwingen anzugucken, das ist kein Problem. Ja, dann kann man dann selbst entscheiden, ob man einen Adblocker benutzt oder nicht. Bei vielen Seiten ist es absolut undenkbar, diese noch zu besuchen ohne Adblocker. Ja, da kriegt man ja die Krise. Bei anderen Seiten geht's dann eben. Das muss man dann eben schauen. Aber generell will ich keine Werbung. Und wenn ich keine Werbung will, dann kann ich die ausblenden. Und wenn mir das versagt wird, dieses Recht, keine Werbung zu sehen, dann können mich die Seiten mal sonst wo liebhaben. Ja. Gut. Ja, jetzt komme ich mal fließender Übergang zu den News. Ja, ich habe eben schon angedeutet, Google müsste was mit der AMP-Plattform machen. Die müsste einfach hier was propagieren, ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken. In der Wochensicht habe ich noch nicht mal gewusst, wie diese Konkurrenz zu Instant Articles von Facebook bei Google überhaupt heißt. Und ich weiß nicht, wie diese Plattform heißt. Ich bin mal gespannt, wie viel Prozent der Menschen normallos, ja, wissen, wie die Plattform von Google heißt, die eben Newsartikel bringen soll. Ja, genau. AMP, also ist irgendwie kurz für Amplifier oder was? Nee, also Gut, Facebook Instant Articles hingegen ist schon ein bisschen weiter bekannt. Übrigens jetzt in der Android-Version verfügbar. Das heißt, Facebook hat hier schon wieder eine Vorlage gemacht. Da gibt es eben jetzt diese diese Android-App auch. Vorher war es nur bei iOS zugange. Ja, man wollte wahrscheinlich zuerst mal wieder die Sheeples abgrasen und dann eben, wenn es da erfolgreich ist, eben auf Android bringen. Mission gelungen, würde ich das sagen. Und ja, jetzt gibt's eine News-Plattform von Facebook. Ja. Und der Facebook Messenger, der kommt jetzt mit Photomagic. Ja, also der Messenger, wohlgemerkt, kommt mit Photomagic. Und in diesem Messenger, in dem Messenger schon, bei den Bildern sowieso, aber also bei den Bildergalerien, aber schon in dem Messenger ist eine Gesichtserkennung mit integriert. Ja. Bisher war das nur in Australien testweise zur Verfügung. Ja, jetzt gibt's auch noch in mehreren anderen Ländern. Ja, welche genau kann ich momentan nicht sagen. Aber Facebook hat keine Probleme damit, diese Funktion dann auch in Deutschland anzubieten. Das haben sie schon in der Vergangenheit gezeigt. Offenbar dürfen die viel, viel mehr machen als Google. Ja, und das, obwohl sie eine marktbeherrschende Stellung haben, viel mehr als Google, meiner Meinung nach. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch nicht vorgedrungen ist, dass hier selbst die Leute, die Facebook hassen, schon gezwungen werden, einen Facebook-Account aufzumachen. Dass es ganze Radiosendungen und TV-Sendungen gibt, die man nur noch mit Facebook richtig nutzen kann. Ja, dass Gewinnspiele nur noch über Facebook laufen. Wenn ich mir da den Radiosender zum Beispiel Sunshine Live anhöre, dann heißt's als WhatsAppt. Das ist jetzt anscheinend auch ein Verb, ja. WhatsApp mir die Lösung oder schreibt eine Nachricht auf Facebook. Ja. Yeah. Gut. Soweit sind wir schon. Also ihr merkt, das ist kein Spaß mehr. Ja, das ist kein Spaß mehr. Noch vor ein paar Jahren hat man gesagt, ach, die Idioten bei Facebook, ja. Wir wissen schon, bei Facebook nur die Lamer oder so, ja, oder niemals gehe ich zu Facebook und hin und her. Und jetzt sind genau diese Leute, die das gesagt haben, sind bei Facebook und zwar ziemlich aktiv, weil sie gar nicht mal anders können. Ja. Gut. Also, ich weiß auch nicht. Was soll man machen? Ja? Auf jeden Fall, dieses Photomagic ist hier in der Messenger in der Krieg noch ein Aufwertungspunkt von Messenger. Und man darf nicht vergessen, Facebook hat auch noch WhatsApp. Eigentlich läuft momentan die Kommunikation komplett über Facebook. Ja, Facebook, WhatsApp gehört zusammen. Hallo Google? Ja, was ist los? Ich verstehe es nicht. Google müsste da mal richtig reinhauen, ja. Die müssten ein super Update bringen für Hangouts, ja, mit wo alle die Funktionen integriert, die Facebook auch hat und noch mehr, ein Killer-Feature, ja. Und müsste das groß propagieren, ja, mit Werbung von mir aus am Fernsehen, überall, ja. Das dürfte nur noch über Hangouts oder wie das dann auch immer genannt wird, gesprochen werden, ja. Und dann könnte man vielleicht nochmal das Ruder rumreißen. So nicht. Aber will Google das Ruder überhaupt rumreißen? Ich komme mir fast so vor, als ob sie es gar nicht mehr wollen. Ja, was will Google denn? Die verspielen gerade ihre Position ganz gewaltig. Ja. Stattdessen bringt Google wenigstens noch ein Inbox-Update. Ja, ein kleineres Update immerhin. Da werden die Trip-Mails verbessert, komme ich gleich dazu, was das heißt, und Attachments. Also eigentlich etwas, was man schon seit eh und je erwartet hätte mit den Attachments, dass man die leichter auswählen kann. Also die zuletzt gemachten Fotos sind jetzt ruckzuck zum Auswählen vorhanden. Ja. Und man kann auch dann eben nach anderen Fotos, zum Beispiel aus Google Fotos, dann eben suchen und so weiter. Ja, das war bis jetzt noch gar nicht so richtig integriert. Gut, okay. Trip-Mails, das ist so eine Zusammenfassung von Mails, die ihr bekommt, wenn ihr zum Beispiel eine Reise bucht. Ja, dann wird eben das alles zusammengefasst in so einem Bundle und ihr könnt dann später hinaus das besser nachvollziehen und das sogar teilen mit euren Bekannten, die vielleicht da bei dem Trip mitgemacht haben. Ne? Auch eine schöne Sache, aber auch da fehlt mir einfach so ein bisschen die groß aufgemachte Werbung. Lauter kleine Funktionen. Vor allem, also Inbox ist auch ein gutes Beispiel, ja. Inbox hat so geniale Funktionen, die Leute werden sogar sauer, wenn die Inbox probieren, weil die sagen, was hat denn das, das ist ja voll der schlechte E-Mail-Client, da ist ja zum, ne? Aber das kommt daher, weil Google einfach vergisst, das zu propagieren, dass Inbox die neue Art der E-Mail ist. Wer eine E-Mail-Client sucht und Inbox nimmt, der ist total falsch am Platz. Ja? Inbox ist mehr als ein E-Mail-Client. Inbox ist was Neues. Es bringt die E-Mail ins 21. Jahrhundert. Ja? Aber keiner weiß es, weil Google das nicht propagiert. Ist das nicht total nervtötend? Ist das nicht deprimierend? Also ich weiß nicht, die Entwickler bei Google, die müssen sich doch echt fühlen wie der letzte Dreck. Die machen die geilsten Dienste überhaupt. Die werden dann so abgehandelt und da, ja, hier, Google hat es jetzt auch so. Oder Google hat es jetzt so, fertig. Das war's. Ende. Und woanders da erfindet man, darf man, ist ja gar nicht erfunden worden, ja. Die anderen machen dann irgendwie so ein Slide-to-Unlock- Funktion und das wird als Nonplusultra-Revolution in der Bedienung verkauft. Ja. Echt. So. Es raschelt bei Sony auch. Ja. Die Xperia Z6 Gerüchteküche fängt an zu brodeln. Haha. Ja, fängt ja relativ früh an. Ne? Das Z5 ist ja gerade erst mal vorgestellt worden. Ja. Aber was könnte denn da so kommen? Ja, eventuell ein besserer Akku, denn Sony arbeitet da an einem verbesserten Akku auch. Ja, mit 40% mehr Effizienz soll der tatsächlich bringen, und zwar mit der gleichen Milliamperestundenleistung. Ja. Das ist besonders wichtig natürlich, klar. Bin mal gespannt, wie die das dann vermarkten. Das gibt dann dasselbe Problem wie mit der Megahertz, weil leider hat sich schon eingebürgert, dass die Leute denken, dass Milliampere bedeutet generell, dass das Gerät, also je mehr Milliampere, desto länger hält das Gerät. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil das ja von verschiedenen Faktoren abhängt. Also ein Gerät mit einem 1400 Milliampere Akku kann fünfmal länger halten von der Standby-Zeit als ein Smartphone mit was das ist, zum Beispiel mit 2300 Milliampere-Stunden Akku. Ja, genau. Der Rio hat's gesagt und der Rio hat recht, denn es kommt nämlich auf den Stromverbrauch von dem Gerät an und nicht nur auf die Milliampere-Zahl. Das heißt, ein stromsparendes Gerät, ja, kommt mit weniger Akku länger über die Runden als ein Gerät, das quasi die Milliampere nur so verbrät in Form von übrigens Wärme. Ja. Das heißt auch, man kann sagen, je wärmer ein Gerät wird, desto mehr unnütz Strom wird quasi verbraucht von der, oder gesaugt von der Batterie, ja, von dem Akku. Und hier ist jetzt Sony daran, einen Akku zu bauen, der 40% mehr Leistung bringen kann, also zusätzlich nochmal zu dem, dass das Gerät dann eventuell noch sparsam ist. Und das heißt aber, die müssen sich da was ausdenken. Vielleicht müssen die dann die vergleichbare Milliampere-Zahl sagen. Ja, weil ich sag's euch, wenn der Akku jetzt 40% weniger braucht, ja, und man gibt dann zum Beispiel bei einem 1000 Milliampere, bei einem 2000 Milliampere Akku, ja, dann beispielsweise nur 1200 Milliampere-Stunden an, dann sagen die Leute, ja, das kaufe ich mir nicht. Das hält ja gerade mal ein paar Stunden und tschüss. Ja, das geht nicht. Kaufe ich mir nicht. Die Leute sind schon so geimpft. Ja. Da müssen die sagen, der Akku hat Sternchen 2000 Milliampere. Ja. Und Sternchen ist dann durch die super Zellen, bla bla bla, die da verwendet werden, ja, hat der 1200 Milliampere Akku eine garantierte Leistung wie 2000 Milliampere Stunden Akku, so zack. sonst gibt es Probleme. Aber nochmal zurückzukommen auf das Z6, das soll ja logischerweise 2016 dann kommen, ja, ist ja nicht mehr lang bis dorthin, und soll ein Qualcomm Snapdragon 820 Prozessor haben, ja, der schnelle, genau, ja, sehr gut, und auch das soll wieder ein Kompakt, Mini, Ultra oder Premium kommen, naja, ziemlich dürftig, ja, muss ich sagen, hier was, was die Gerüchteküche da bietet noch. Also da könnte man doch wenigstens warten, bis man so ein paar kleine Sachen mehr hat. Ja. Naja. Aber die Fotos, die da dran sind, das ist ja wieder besonders lustig. Also wenn die stimmen, fress ich einen Besen. Ja. Auf der anderen Seite, die Sonys sehen sowieso alle gleich aus. Also warum auch nicht? Naja. Gut, dann gibt's noch Updates bei Google Docs, Sheets und Slides. Da gibt's nichts dran zu meckern, ja, unglaublich. Und zwar gibt es jetzt die Vorlagen. Ja. Das Feature war bisher nur im Web verfügbar, jetzt gibt's auch das bei den Android-Apps. Und damit kann man vorgefertigte Templates also nutzen. Es gibt schon jede Menge, die also auch von Google schon angeboten werden. Ja. Und da kann man alle möglichen Sachen dann eben relativ schnell machen. Vor allem bei den Sheets dürfte das sehr interessant sein, aber auch bei den Slides natürlich. Wobei ich dachte eigentlich, bei den Slides gab es das im Mobil auch schon, diese Vorlagen. Ich weiß nicht genau. Naja, vielleicht täusche ich mich da jetzt. Ne? Gut, bei Google Docs wird sich das noch in Grenzen halten, so ein Dokument vom Handy aus zu schreiben. Ja, weiß ja nicht, ne? Aber bei den Sheets kann ich mir schon vorstellen, dass da öfters mal gebraucht wird, weil da gibt's ganz nützliche Dinge, die man dann eben hier damit machen kann, auf die Schnelle sozusagen. Gerade unterwegs auf dem Smartphone ist es oder auf dem Tablet ist dann natürlich schon gut, wenn man diese Vorlagen hat und es nicht von der Pike auf machen muss. Ja, Hangouts bekommt wohl auch bald ein Update und die Leute, die die SMS-Funktion bei Hangouts nutzen, die werden nicht so sehr begeistert sein, dann tatsächlich ist es so, dass Google wohl die SMS-Funktion und MMS-Funktion aus Hangouts rausnehmen will. Ja, abgezeichnet hat sich das ja schon eigentlich 2014, als die überraschenderweise eine eigenständige Messenger-App gebracht haben und diese auch jetzt auch regelmäßig gepflegt haben, obwohl ja Hangouts propagiert wurde, naja, so in ein paar Blog-Einträgen erwähnt wurde, ja, dass das diese universelle Messaging-Lösung sein soll. Jetzt verabschiedet man sich offenbar von diesem Konzept, warum auch immer, ich weiß es nicht, ja. Eigentlich eher unlogisch. Aber man soll wieder offenbar auf eine getrennte App für SMS und MMS gehen und für ja, Chatnachrichten eben dann Hangouts so benutzen. Ja. Es sind allerdings auch noch ein paar Verbesserungen geplant bei Hangouts. Zum Beispiel ein Quick Reply Feature, dass man aus der Benachrichtigungszeile oben raus schon machen kann, ja, ohne dass man eben hier diese Benachrichtigung oder diesen Nachricht dann eben Fullscreen sieht. Ja. Und außerdem soll ein Shortcut für die kürzlich genutzten Chat-Kontakte auf dem Homescreen platzierbar sein. Sicherlich auch nützlich, aber naja, das haut jetzt nicht, das macht den Kohl jetzt nicht fett, ja. Also das ist, ja, das ist wieder nur was Kosmetisches und tja, weiß auch nicht, warum man da jetzt noch Funktionen noch rausnimmt. Ja. Also ich sehe übrigens auch Schwarz für Hangouts. Ja, normalerweise bin ich ja nicht der Schwarzmaler, aber ich frage mich schon, wohin das 2016 überhaupt gehen soll dann. Ja. Ich sehe da momentan ziemlich dunkle Wolken am Horizont bei Hangouts. Nun ja, Flexi sieht allerdings so ein bisschen Sonnenschein, habe ich das Gefühl. Die fangen nämlich gerade an, mit der Firma ZTE zusammenzuarbeiten. Jawohl, ZTE, dieser große Handyhersteller im Prinzip. Ja, genau, so ist er. Das tatsächlich, ich glaube, das ist der drittgrößte. Wenn ich das weiß, ja, weil die Welt beschränkt sich eben nicht nur auf diese Telefone, die wir kaufen. Wenn so ein paar Millionen Asiaten ein Telefon kaufen, dann ist das ruckzuck eins der meistverkauftesten. Ja, ja, so sieht es aus. Ne? Mal über den Tellerrand schauen. Aber jedenfalls haben die jetzt eine Zusammenarbeit mit dem Keyboard-Hersteller Flexi erreicht, und für Flexi ist das erste Mal, dass die mit einem Hardware-Hersteller zusammenarbeiten. Flexi-Keyboard ist eigentlich recht gut, da kann man nichts sagen. Ich habe davon abgesehen, das Keyboard zu nutzen, weil deren Sitz natürlich in den USA ist. Deswegen habe ich auch schon SwiftKey nicht genutzt, weil deren Sitz in Großbritannien ist, und Großbritannien ist ja momentan sogar noch schlimmer als die USA. Also echt heftig. Habe übrigens heute gelesen, dass irgendein Politiker in Großbritannien jetzt ernsthaft fordert, also aber ein maßgebender Politiker fordert, dass man also dass die Suchmaschinen wie Google zum Beispiel verdächtige Suchen melden müssen. Ja. Also wenn da jemand dann zum Beispiel sucht, Bombenbauanleitung für irgendwas hin und her, ja, und dann muss die Suchmaschine das dann melden, ja, oder was weiß ich, ja, keine Ahnung. Also bei seltsamen, bei eventuell strafrelevanten Suchen müsste dann der Suchmaschinenhersteller das melden, ja. Also UK, Freedom Downtime mal wieder. Mhm. Gut, Flexi sieht das natürlich äußerst positiv, und es könnte auch einen großen Push geben für Flexi, und die zusammen in eine Liga mit SwiftKey stellen, weil SwiftKey hat ja auch sehr viele Kooperationsverträge geschlossen mit anderen Firmen, und das ist natürlich eine garantierte Einnahmequelle, diese Lizenzen. Von daher ist es eine schöne Sache für die Erfinder von Flexi. Das Keyboard selbst, wie gesagt, ist sehr, sehr gut. Was soll man sagen? Ich muss mir es auch nochmal angucken. Ich hatte es ja früher schon mal getestet und war davon also schon überzeugt. Vor allem, dass man das Keyboard unsichtbar schalten kann. Das fand ich besonders cool. Ja, also dass man das quasi komplett wegmachen kann für die Leute, die eh wissen, wo man hintippen muss, ja, um an Buchstaben zu kommen. Und dann kann man mehr vom Bild sehen, und die Tastatur ist quasi unsichtbar, liegt als unsichtbares Layer drüber. Das fand ich immer cool. SwiftKey, eben schon angesprochen, macht nichts besser bei der neuen Beta-Version von eben diesem SwiftKey, nämlich bei den Emojis, ja. Das war ja so noch eine Hoffnung von mir, wo ich gesagt habe, okay, also Google hat's total verbockt mit den Emojis. Wie kann man nur abhängig vom OS Emojis ändern? Wie kann man nur machen, dass bei Marshmallow die neuen Emojis drinnen sind und die Leute, die andere ältere Systeme haben, diese Emojis nicht haben? Da habe ich gedacht, also jetzt schlägt's aber 13. Was für ein Dreck macht Google denn da eigentlich? Ja. Aber SwiftKey macht's auch nicht besser. Nämlich nur die Leute mit 6.0.1 Marshmallow können die neuen Emojis mit SwiftKey nutzen. Da frag ich mich schon, wie schwer kann's sein, den Code, der quasi ja übermittelt wird, wird ja kein Bild übermittelt, umzusetzen und dann eben das entsprechende richtige Emoji anzuzeigen. Dass SwiftKey das kann, hat es schon mal bewiesen, als nämlich die neuen Emojis eingeführt wurden bei Google. Ich glaube, bei Jellybean war das, unter Jellybean. Allerdings da wurde es dann auch ruckzuck verfügbar gemacht, oder beziehungsweise war auch verfügbar dann für andere Systeme, für andere Versionen, zum Beispiel dank SwiftKey. die es dann ermöglicht haben, auch Handys mit älterem System die richtigen Emojis anzuzeigen. Ja. Diesmal ist es nicht so der Fall und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Von daher ist es eigentlich keine große Neuerung, dass jetzt die neuen Emojis auch in SwiftKey bei Android 6.0.1 zu finden sind, sondern das ist eigentlich eine absolute, indiskutable Voraussetzung, dass es so ist. Also das ist, ja, und wenn das jetzt also im Moment nur bei der Beta ist und noch nicht bei der stabilen Version, dann hat SwiftKey sowieso noch viel mehr falsch gemacht als Google. Unfassbar ist das. Da könnte ich mich aufregen. Ja. Gute Nachrichten übrigens für Yola. Ich habe ja gesagt, dass es eigentlich schon so gut wie aus ist für Yola. Denen fehlt ein Investor. Und quasi in allerletzter Sekunde hat sich ein Investor gefunden. Ja. Laut TechCrunch gibt es also eine, ja, sagen wir mal, Absicherung, so dass wahrscheinlich, ist noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich die Tablets doch noch ausgeliefert werden können. Aber, wie gesagt, das steht noch nicht ganz fest. Ja. Was feststeht offenbar ist, dass es eben Geld gibt. Es sind allerdings noch einige Verhandlungen, noch einige Punkte zu verhandeln, ja. Und es sieht aber wohl so aus, als ob das ziemlich gesichert ist. Das wäre natürlich eine gute Nachricht, weil dann wird es Yola weiterhin geben. Ja. Interessant auch hier, wie offenbar probiert wird von TechCrunch, ja, Yola als Gegner von Android zu positionieren, was ja total nicht der Fall ist, aber die Schlagzeile lautet, Sailfish OS lebt einen Tag länger, um den Kampf gegen Android weiterzuführen. Yep, also irgendwie haben die das nicht so ganz verstanden. Oder der Investor ist jemand, der nur deswegen investiert, weil sie sich erhoffen, dass sie mit Yola Android fertig machen können. Ja. Vielleicht weiß ja TechCrunch mehr als wir und weiß vielleicht, wer der geheimnisvolle Investor ist, ja. Microsoft? Apple? Ja, wer weiß. Mal sehen. Ja, vielleicht ist es ja Nokia, ja. Die Rache ist mein. ja, und die Original Pebble, habe ich schon in der Rios Wochensicht drüber gesprochen, die Original Pebble bekommt die Timeline Firmware, funktioniert super gut, ich habe, wie gesagt, das schon erwähnt, die Timeline App dafür, ja, also die nennt sich Pebble Timeline, das ist das, was ich hier jetzt besonders erwähnen will, die wird nämlich installiert zusätzlich zur normalen Pebble App. Laut der Firma muss die alte noch installiert sein, weil einige Programme, einige Apps Probleme haben, wenn die nicht installiert ist, mit der Pebble zu kommunizieren. Aber im Internet kann man lesen, dass eigentlich die wenigsten Leute damit irgendwie Probleme haben und viele die App einfach deinstalliert haben, ohne dass sie jetzt irgendwelche Nachteile haben. Ich habe es jetzt selbst noch nicht probiert. Ich werde es wahrscheinlich nachher mal machen. Aber auf jeden Fall, um an die neue Firmware für die Original Pebble zu kommen, muss man die Timeline App installieren. Ja, dann muss man die neu pairen. Vorsicht, man muss zuerst sowohl im Handy als auch in der Pebble die Bluetooth-Verbindung mit der alten Pebble-Software beenden. Also man muss sie komplett austragen, das Device löschen, ja, und dann neu mit der Pebble-Timeline-Software oder, ja, wie heißt die jetzt nochmal? Oh, das ist total durcheinander. Bei den Apps steht drin, Pebble Time heißt die App. So, Pebble Time. Und die bringt das Timeline-Update. So. Ja, und wenn ihr das dann also gemacht habt, dann wird die Firmware drauf gemacht. Vorsicht, es gibt kein Zurück mehr, denn die Recovery Firmware wird auch geflasht, so dass ihr maximal auf die frühe Timeline Firmware zurückgehen könnt. Ihr könnt aber nicht, jedenfalls nicht offiziell, ohne irgendwie da rumzuhacken, ja, auf die Firmware zurückzugehen, die ohne Timeline funktioniert, ja. Ich habe die Pebble hier ausgiebig schon getestet. Die neue Timeline ist super, läuft sehr stabil, optimal und das auf der Original-Pebble. Und wer denkt, ja, da läuft die vielleicht ein bisschen langsam oder so. Nein, überhaupt nicht. Die ist super schnell und man hat hier keinen Nachteil. Außer halt natürlich, wenn man die andere Bedienung unbedingt haben möchte, die alte Bedienung. Die neue hier hat ein paar Vorteile, zum Beispiel, es gibt keine Begrenzung mehr mit diesen 8 Apps und Watchfaces, die installiert werden können maximal, sondern die werden jetzt hier in der App, in der Pebble App auf Android eingetragen und können jederzeit direkt an der Uhr aufgerufen werden, egal ob die auf der Uhr installiert ist oder nicht. Das heißt, man kann hier Dutzende von Apps, Dutzende von Watchfaces drauf haben und kann die von der Uhr aus abrufen. Ja. Und dennoch braucht die Uhr nicht mehr Speicher. Ja, also eigentlich traumhaft. Ja. Das Einzige, was man merkt, ist, wenn die App oder das Watchface nicht bereits schon installiert ist auf der Uhr, dauert es einen kleinen Moment, ja, länger. Da wird eben die App übertragen oder das Watchface. Dann kann man es nutzen. Und solange hier dieser Speicher nicht gebraucht wird, bleibt das ja auch drauf. Ja? Und ja, so kann man das dann einfach mal. Also im Prinzip werden die gebrauchten Apps einfach in einen Cache-Speicher sozusagen übertragen auf die Pebble und dort dann eben genutzt. Ja. Wie gesagt, alles soweit schön. Die neue Pebble Time App kennen ja die Besitzer schon, die jetzt eine Pebble Time eben haben. Neu ist eben dass die Pebble Original Benutzer da, die sie jetzt nutzen können. Und da kann man ganz komfortabel die Programme auswählen. Nicht erschrecken, wenn die App, die man sucht, nicht dabei ist. Da gibt's ganz unten in der Liste einen Punkt, um alle Apps zu zeigen. Ja, weil hier werden nur die Apps angezeigt, die oft benutzt werden, beziehungsweise schon mal eine Nachricht gesendet haben oder bekannt sind eben im System, und die anderen sieht man dann eben so. Google Plus beispielsweise ist am Anfang auf jeden Fall unter den More Apps, ja, zu finden dann. Also nicht erschrecken. Ja, und was gibt's sonst noch zu sagen? Die Übersicht hier über die installierten Apps sind auch schön. Dort kann man dann auch die Settings einstellen. Auch interessant ist, dass einige Apps, die vorinstalliert sind, auch separat aufgeführt sind, so dass man nicht durcheinander kommt. Also zum Beispiel Wetter, Musik, Notifications, Alarms und so weiter, Watchfaces, die sind alle schon vorinstalliert. Ein gutes Beispiel, wie das funktioniert mit diesen Apps, ist zum Beispiel Stopwatch und Timer. Ja, das sind Apps, die sind quasi kommen mit der Pebble Time Software, sind aber nicht auf der Uhr vorinstalliert. Die werden dann bei Bedarf eben übertragen, wenn man die auswählt auf der Pebble, und kann die dann eben nutzen. Ich finde das eine richtig schöne Sache, dass hier alles so kompakt und modular aufgebaut ist, ja. Und ja, somit wird eigentlich der Speicher der Pebble optimal ausgenutzt, ja. Gut. Die Pebble Time Software läuft unter den verschiedensten Android-Geräten sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich werde das noch ausprobieren, ob man die alte Pebble App dann auch wirklich löschen kann. Im Moment heißt es offiziell von Pebble, nein, nicht löschen, sonst könnte es Probleme geben mit einigen älteren Apps, die installiert sind. Jo, das waren dann die News soweit mal. Ich komme jetzt mal zu den Community-Sachen. Da hat der Matt Spike nämlich wieder einen schönen Audiokommentar geschickt, und den lasse ich jetzt einfach mal spielen. Bitte sehr, Matt Spike. Hallo Rio, ja, letzte Zeit war ein bisschen ruhig, ist im Moment ja überall so wenig los, so eine Art Winterschlaf, Hibernate-Mode oder befinden sich alle im Doze-Mode, wie auch immer. Naja, oh, zumindest wollte ich mal wieder eben mich kurz melden und zur 283 was sagen. Und zwar zu Springer und Samsung. Naja, auf den Samsung-Geräten waren ja schon seit längerer Zeit, oder ja, eigentlich seit ich denken kann, oder seit ich Samsung-Geräte mal gekauft habe, irgendwelche Apps vorinstalliert. Ja, teilweise kann man die dann halt auch wieder deinstallieren. Und es liegt ja an jedem selber, ob man die jetzt nutzt oder nicht. Es zwingt ja keiner einen dazu, ja, die Springer-App oder Samsung-App oder was es auch immer ist, zu nutzen. Diese Eigenart der vorinstallierten Apps und Programme, das ist ja nicht nur Samsung, das machen andere Hersteller auch. Allen voran einige Notebook-Hersteller, ob sie dadurch die Geräte jetzt billiger anbieten oder wie auch immer, weiß ich auch nicht. Also deswegen am besten immer alles komplett runter, neu installieren. Ja, und beim Handy bleibt dann ja, sag ich mal, ja, kennst mich ja, Root und CyanogenMod oder irgendwelche anderen Custom-ROMs. Dazu empfehle ich nochmal, wie du ja wahrscheinlich wieder entdeckt hast, den Computer Club 2, in der Folge 503, da hat der Wolfgang Rudolf auch zu Springer und den Adblockern was gesagt. Den kann man nur vollkommen zustimmen. Danke, Bildzeitung. Ja, muss dir mal anhören. Dann weißt du, was ich damit meine. Viel ärgerlicher finde ich eigentlich die Werbung in den ganzen Apps, die da kostenlos angeboten werden. Diese scheiß Einblendungen, die da andauernd kommen, wo man teilweise die App noch nicht mal kaufen kann, um diese Werbung zu entfernen. Weiß nicht, ob die da mehr Geld mitmachen, wenn sie andauernd Werbung einblenden, als die App für 99 Cent oder was anzubieten. Keine Ahnung. Also, naja, würde gerne bezahlen, aber manche lassen mich eigentlich nicht und dadurch werden die meisten Apps eigentlich unbrauchbar und da ärgere ich mich eigentlich noch am meisten drüber. Ja, und Microsoft mit ihrer Cortana auf dem Android-Gerät, ja, es ist eigentlich schon traurig und ein Desaster für Microsoft, dass teilweise die Microsoft-Apps auf Android besser laufen als auf den eigenen Geräten und dass diese nicht gekauft werden, dass sie da halt noch ein Stück Kuchen mit abhaben wollen. Ach, das kann man eigentlich nur drüber lachen. Aber lass Microsoft mal machen. Also bei mir kommen die eigentlich nicht aufs Gerät. Da bleibe ich dann doch lieber bei Google. Und so hat dann wenigstens nur einer meine Daten. Zu den ganzen Star Wars Hype, also da kann ich mich jetzt irgendwie so nicht anschließen. Mir kommt der ganze Apparat nur noch so vor, als wenn da jetzt, sag ich mal, der Film eigentlich so Nebensache ist und eigentlich nur produziert wurde, um mit den ganzen Merchandising und was da dran hängt, ordentlich Geld zu generieren. Und das ist alles schon so verkommen und weiß ich nicht, also wie gesagt, Hauptsache da wird ein Film rausgebracht, ob der jetzt gut ist oder nicht. Und in erster Linie geht es ja eigentlich nur darum, um Geld zu machen. Und zwar so viel wie möglich. Gut, das soll's für heute schon erstmal wieder gewesen sein. Ich wünsche dir einen schönen vierten Advent. Und ich höre dich nächste Woche. Hoffe ich mal. Bis dahin. Tschüss. Ja, ist schon heftig, ne? Der Star Wars Hype, der ist ja auch mittlerweile dermaßen überpräsent, ja, und naja, so total die Lust hat man dann verloren, als ich jetzt gehört habe, dass Disney Leute ihren Account sperren lässt, also verschiedene Social Network Accounts sperren lässt, weil die Bilder von ihren zu früh gekauften Fanartikeln, zum Beispiel Sammelfiguren und so weiter, gepostet haben. Dann wird der Account gesperrt von Betreiben auf Betreiben von Disney über diesen DCMA-Vertrag. Das ist ja so ein System, das eben die großen Rechteinhaber nutzen können, ja, um eben Beiträge zu sperren, und dadurch wird eben auch der Account dann gesperrt. Ja, und Das haben die also jetzt quasi missbraucht dazu. Ich hoffe, das hat noch ein richterliches Nachspiel, was da Disney gemacht hat. Das ist nämlich rechtlich absolut nicht gedeckt. Meiner Meinung nach, weder in Deutschland noch in den USA ist das Fotografieren von einem Fanartikel, egal ob man den zu früh bekommen hat oder nicht, ja, das ist ja eigentlich die Schuld dann vom Geschäft, diese Street Dates, ja, und wieso das dann gemacht hat, es ist unfassbar, was da momentan abläuft, ja, und es ist weder hier noch in den USA meiner Meinung nach legal, und deswegen hoffe ich, dass da Disney noch gewaltig ans Bein gepisst kriegt. Also gut, ja, ich bin kein Jurist, aber also ich würde auf jeden Fall Schadensersatz anstreben. Ja, ich würde auf jeden Fall meinen Anwalt mal fragen, wie es da aussieht nach mit Schadensersatzforderungen, wenn so ein Account gesperrt wird. Ja, das ist durchaus, denke ich, etwas, was man dann ins Auge fassen kann. Ja, aber ja, hätten wir Spaceballs bei Spaceballs besser aufgepasst, liebe Leute, ja, dann wüssten wir, worum es bei Star Wars eigentlich wirklich geht. Ich meine, das war ja schon früher klar, ja, aber wie klar es jetzt wird durch Disney, ja, das sieht man ja, und es geht einfach ums Merchandise, ja, und das kann man wohl kaum noch abstreiten. Ja, wie gesagt, hätten wir mal besser aufgepasst, dann hätte man sich jetzt nicht müsse wundern drüber, dass hier alles nur noch um das Merchandise geht und um Verkauf. Ich weiß nicht, also eigentlich, die hätten den Film gar nicht mehr in die Kinos bringen müssen. Die hätten den gar nicht zeigen müssen. Die Einnahmen von den Kinobesuchern ist vollkommen irrelevant. Was die an Merchandise verdient haben, schon im Vorfeld am Film und einen Hype produziert haben, vollkommen egal. Ja. Die hätten das Ding können canceln im Kino und auf Video rausbringen. Fertig. Ja. Dann, das ist unfassbar. Ja. Gut, gut. Tja, dann kommen wir mal zur App der Woche. Zum Schluss, die hat mir auch der Matt Spike geschickt als Vorschlag. Ich habe mir die angeguckt und ja, knapp ist sie tatsächlich dann App der Woche geworden. Ja. Vanilla Bean vegan unterwegs. Also wenn ihr Vegetarier seid, Allergien habt oder eben Veganer seid, dann könnt ihr auf jeden Fall mit von dieser App her ein paar Nutzen ziehen, ja. Die technische Seite ist das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat bei der App. Also die Idee ist natürlich gut und ich sehe da auch schon, dass es in einigen Gebieten sich absolut lohnt, diese App zu nutzen. Jetzt ist natürlich so, ich konnte nicht in der Schnelle jetzt rausfinden, wie da die App überhaupt an ihre Informationen kommt. Ich schätze mal, das wird irgendwie so Community-mäßig sein. Ja? Aber wie das dann tatsächlich letztendlich gemacht wird, ich weiß nicht, weil ich kann hier kein neues Restaurant melden. Und ich weiß, weil ich ja Veganer bin, dass es hier etliche Restaurants gibt in verschiedenen Gegenden, die hier nicht eingetragen sind. Viele sogar. Ja? Wie gesagt, das Konzept finde ich sehr, sehr gut. Grafisch, optisch hätte man es vielleicht ein bisschen besser können machen. Eines muss man der App allerdings zugute halten, sie ist einfach zu bedienen, weil man hat fast keine Möglichkeiten. Ja, also man sieht seinen Standort und darum eben diese Restaurants, die eingetragen sind. Ja. Man kriegt auch am Anfang gleich gezeigt in meiner Nähe und dort dann eine Liste, kann man da schon fast nicht mehr sagen, eine Voransicht von den Restaurants und Plätzen, die eben vegane Sachen anbieten. Und also es sind Restaurants, genau, keine Geschäfte, so werde ich das sehen. Ja. Und da kann man dann eben ruckzuck, wenn man irgendwo ist in der Stadt, wo gerade ein paar eingetragen sind auf dieser App, dann eben schnell das nächste Lokal finden, wo man auch was zu essen kriegt. Ja. So also dieses die Grundtendenz dazu, und das finde ich, wie gesagt, sehr gut. optisch, wie gesagt, kann noch ein bisschen gefeilt werden. Das sind die Icons, das Ausnutzen von dem Bildschirm, ja, also ja, so ein bisschen was kann auch getrickst werden. Aber was soll's? Das sind alles nur kleinere Sachen, die kann man machen. Und warum nicht mal eine App der Woche nehmen, die nicht ganz so perfekt ist? Die kann perfekt werden. Die hat auf jeden Fall Potenzial. Ja. Wird von Grünzeug GmbH übrigens angeboten. Keine Angst, natürlich braucht die Zugang zu euren Standortdaten, denn das ist ja das Herz der App sozusagen. Die guckt, wo ihr seid und zeigt euch dann eben die Restaurants in der Nähe. Ihr könnt allerdings auch manuell auf anderen Dinger suchen. Das gefällt mir ganz gut, in anderen Bereichen suchen. Das gefällt mir ganz gut, wie das dann gemacht wird. Ihr müsst einfach dann auf der App zum Beispiel doppelt auf einen Punkt klicken, auf ein Restaurant, das schon eingetragen ist, und dann könnt ihr um dieses Restaurant herum dann noch weitere Sachen suchen, oder eben oben das dann eingeben. Ich finde, das ist wiederum ziemlich gut. Optisch, wie gesagt, kann da noch ein bisschen was gemacht werden. Ja, dann sind wir am Ende für heute. Und ja, bevor ich jetzt wieder vergesse, ja, ich hab's bei der Rios Wochen sich vorhin schon vergessen, natürlich wünsche ich euch eine schöne Kussnachten, eine frohe Kussnachten, ja. Und wie gesagt, ist ein Weihnachten, ja. Bei mir gibt's Kussnachten, keine Weihnachten, ja. Und lasst euch auf jeden Fall gut gehen, ja. Ich hätte es fast vergessen. Irgendwie läuft es an mir dieses Jahr total vorbei, ja. Neujahr gibt's ja auf jeden Fall noch eine Sendung, ja, da braucht ihr also keine Angst zu haben, ihr müsst mich noch mal in dem alten Jahr ertragen. Und wann ist die eigentlich dann? Am 28. gibt's dann die nächsten Uncast, genau, so ist das. Ja, dann sind wir am Ende für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ihr habt es auch schon mitbekommen. Ein neues Mikro ist da. Yay. Darüber habe ich in der Wochensicht schon ausführlich gesprochen. Und die Kritik und Feedback und alles Mögliche könnt ihr wie immer loswerden auf Google+. Uncast oben eingeben, da suchen schon, findet ihr die Community-Seite. Das ist die richtige Adresse dafür. Oder ihr geht auf die Seite uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Dort findet ihr auch die ganzen Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.